sein, wenn nichts los ist. Bin 3 Stunden zu spät. 6 Tage geträumt. Und am 7. musst du gehen. Wir waren doch glücklich, weil wir zusammen sind. Kann mir mal irgendwer sagen, was hier eigentlich nicht stimmt? Neue Geräte. Wir wollen den Lärm und Schlagzeug und Gitarren. Dann ist wieder was möglich. Denn wir sind wieder hier.